abends hört er heimlich Rockmusik, weil sie ihm verboten hat zu tun, als ob es die alte Band noch immer gibt. Doch er hat die Texte, Akkorde noch im Kopf. Vielleicht hat er zu lang gewartet, vielleicht nicht genug darauf vertraut. Wäre nicht heute Morgen, gestern hätte er die Gitarre nicht verkauft. Mama sagt Superboy, doch das setzt auf seiner Brust ein Siegersohn. Na na na na na na. Dazu gehört. Heute macht er nichts mehr, hört er nur noch zu. Kann ja sein, dass ihn das gar nicht stört. Filz aus Schuhe, sonntags Kaffee aus Peru. Vielleicht hat er zu lang gewartet, vielleicht nicht genug darauf vertraut. Wäre nicht heute Morgen, gestern hätte er die Gitarre nicht verkauft. Mama sagt Superboy, doch das setzt auf seiner Brust ein Siegersohn. Na na na na na na. Na na na na na na na na. Die Zeit zurück, lange Haare, Sex und Drogen, Rock'n'Roll. Auf der Straße lag das pure Glück, so wie er am Samstagabend hackevoll. Vielleicht hat er zu lang gewartet, vielleicht nicht genug darauf vertraut. Wäre nicht heute Morgen, gestern hätte er die Gitarre nicht verkauft. Mama sagt Superboy,